WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 11 Minuten ungefähr unter uns und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und gleich geht's mit dem ersten Anrufer los. Das ist der Christian. Christian ist wie alt? 22. Hallo Christian. Hallo Domian. Hi. Und zwar, mein Thema ist Depression. Du leidest darunter? Ja, schon seit knapp über 4 Jahren. Oh, so lange schon? Ja, genau. Wie macht sich diese Krankheit bei dir bemerkbar? Beschreib mal, wie du dich fühlst. Ja, zum Beispiel, ich gehe am liebsten meistens gar nicht mehr raus oder so. Und ich habe vor 4 Jahren auch mehrmals oder öfters die Woche auch Alkohol getrunken. Aber mit meiner Familie Probleme hatte ich so nicht. Mhm. Wie lebst du denn zurzeit? Also ich wohne direkt eine Tür weiter von meinen Eltern. Wie eine Tür weiter? Also in einem Nebenhaus oder wie? Ja, die Tür ist immer offen. Da kann man jederzeit rüberkommen so. Und ja, und am liebsten gehe ich meistens nie raus. So, ich kriege auch Medikamente, bin auch eingestellt soweit. Ja. Und mit dem Alkohol, das lasse ich jetzt auch schon fast, ja, oder so 1,5 Jahre auch sein. Das würde ich dir auch dringend empfehlen, wenn du Psychopharmaka nimmst und ja, das kombinierst die nehme ich ja mit. Schon länger, ja. Und das kombinierst mit Alkohol, ist das natürlich fatal, weil alles durcheinander kommt. Das stimmt, ja. Hast du irgendwas gelernt? Nee, ich bin damals von der Schule abgegangen und so. Und soweit habe ich gar nicht so gelernt. Ich wohne hier, wie gesagt, nebenüber. Ich könnte mir aber vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nennen darf, auf jeden Fall von so einem, ich habe da schon mal im Metallbereich was gemacht. Mhm. Aber dann wurde ich wegen Fehlzeiten oder so, konnte ich halt die Ausbildung nicht anfangen, weil ich habe mich dann halt immer zurückgezogen. Verstehe. Vor 4 Jahren, sagst du, fing es an? Ja, genau, ja, so ungefähr, ja. Wie ging es dir denn vorher? Ja, vorher ging es mir so eigentlich ganz normal, normaler Freundeskreis und so. Und jetzt seit kurzem halt, oder seit schon ein bisschen länger, dann trinke ich so nichts mehr und alles und nimm nur die Psychopharmaka ein, die ich sowieso krieg. Ja, kam das damals plötzlich? Ja, auf jeden Fall, ich habe dann die Schule abgebrochen und dann habe ich mir gedacht, ja, dann machst du dann was im Metallbereich, habe ich gedacht. Aber das wurde dann auch nichts wegen den Fehlzeiten und so. Hm, ich hätte da meinen Abschluss auch nachholen können, ja, während der Ausbildung. Ja. Nee, ich meine, diese Erkrankung, kam die plötzlich oder schleichend? Ja, mir ging's vorher auch schon nicht ganz so gut und so. Und dann habe ich mal auch in der Woche mal 1-2 Bier getrunken oder so. Und dann halt... Also es war auch immer kombiniert schon am Anfang mit Alkohol. Ja, muss ich ehrlich zugeben. Ist es denn wirklich, sagst du mir die Wahrheit, dass du jetzt keinen Alkohol mehr trinkst? Okay, da muss ich zu sagen, ich trinke am Wochenende 1-2 Bier. Freitags und Samstags 1-2 Bier. Die ganze Woche sonst aber nichts? Nee, sonst nicht. Hm. Was machst du den ganzen langen Tag über? Ich sitze meistens vorm PC und spiele dann zum Beispiel Poker oder so um echt Geld und so. Hm. Bin aber auch schon reichlich im Minus. Hm. Aber wie wenn viel? Ich mal, wie viel Minus? Das kann ich schlecht sagen, weil ich hole mir dann immer für 10 Euro so eine Aufladekarte. Ja. Aber ich würde sagen insgesamt 2000 Euro im Minus. Oh, und du hast ja keine Einkünfte. Nee, habe ich noch gar nicht so. Du lebst von was? Ich wohne ja noch bei meinen Eltern und so. Ich habe auch damals die Schule nicht weitergemacht. Ja, ja. Und zurzeit lebe ich dann halt nebenan. Mein Bruder wohnt auch hier dann. Kriegst du irgendwie vom Staat irgendwelche Zuwendungen? Ja, Kindergeld und so. Das gilt ja, glaube ich, bis 23. Genau, die Ahnung habe ich davon jetzt nicht so. Und der Rest bezahlen die Eltern? Ja. Ja. Seitdem du die Medikamente nimmst. Das sind 4 verschiedene Neuroleptika. Ja. Also, und seitdem geht's mir eigentlich wieder richtig so besser halt. Ich kann auch wieder raus, aber... Das wollte ich fragen. Also du merkst schon eine Verbesserung deines Zustandes durch die Medikamente. Das kann man so sagen, ja. Nimmst du nur Medikamente oder bist du auch in einer, zum Beispiel einer Gesprächstherapie? Bin ich auch, aber das ist halt nur alle 3 Monate und so. Ja, das ist ein bisschen wenig. Ja, und zum mittlerweile, ich kann nicht sagen, mir geht's gut, aber ich kann sagen, mir geht's besser, als das angefangen hat. Ja, wenn du mit deinem Arzt oder deinem Therapeuten über deine Zukunft sprichst, was sagen die? Ja, die schlagen mir dann halt vor, oder der Arzt, bei dem ich bin, schlägt mir halt vor, irgendwie so eine Maßnahme zu machen, zum Beispiel, wie ich die auch schon hatte damals. Ich will jetzt nicht genau sagen, wo. Auf jeden Fall habe ich dann wegen Fehlzeiten, hätte ich während der Ausbildung die Abschlüsse nachholen können. Mhm. Aber wie gesagt, wegen den Fehlzeiten und so und weil ich auch nicht gerne unter vielen Menschen war, wollte ich das damals nicht. Was ist denn dein Wunsch für dein Leben? Mein Wunsch? Irgendwann mal eine eigene Familie zu haben, auszuziehen oder sonst was, einfach mal irgendwie das Leben genießen, ohne irgendwie Medikamente oder so, aber obwohl ich die eigentlich auch bis auch noch vielleicht sogar für immer nehmen muss, zur Vorbeugung. Gut, wenn dir die Medikamente im Moment helfen und wenn du deshalb aufgrund der Medikamente auch stabiler bist, ist das ja auch ein guter Weg und auch ein richtiger Weg. Dann wäre natürlich die nächste Überlegung, wann du stark genug bist und Kraft genug hast, etwas zu lernen, einen Schulabschluss nachzumachen, eine Lehre oder was weiß ich, in diese Richtung zu gehen. Da denke ich auch drüber nach, aber ich habe auf keinen Fall Lust, irgendwann mal irgendwie in eine Psychiatrie. Das kommt für mich gar nicht so in Frage. Mhm. Für mich, ich denke mal, das reicht die Gesprächstherapien, obwohl das ja auch nur, wie gesagt, alle 3 Monate ist. Ja, das wundert mich so, dass das alle 3 Monate ist. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Eigentlich müsstest du jetzt so allmählich fit gemacht werden, um einen weiteren Schritt raus ins Leben zu machen. Das würde mich auch sehr freuen, wenn ich das hinkriegen würde von alleine. Es muss ja immer von einem selbst kommen. Ja gut, aber das ist völlig richtig. Da hast du völlig recht. Aber wenn man dann noch so ein bisschen Unterstützung kriegt von Seiten eines Therapeuten, ist das natürlich nicht schlecht. Ich finde das gut, dass du das selbst willst und dass du dich nicht so hängen lässt. Auf jeden Fall will ich das selber, weil ich bin ja hier den ganzen Tag in der Wohnung. Da fällt einem ja irgendwann auch die Decke auf den Kopf. Das stimmt auch. Obwohl ich direkt eine Tür weiter wohne, aber wie gesagt, das ist keine Tür, wo man klingeln kann oder ja, so. Ja. Was ist denn so Stichwort Liebe und Sexualität? Liebe, ich war einmal verliebt, da war ich 19 gewesen, aber diejenige war vergeben, damals auf der Berufsschule, wo ich dann den Abschluss machen wollte. Ja. Und das habe ich dann auch irgendwann abgebrochen und so. Also da ist auch noch viel Sehnsucht und Nachholbedarf. Ja, könnte man so nennen, ja. Mhm. Ja, es muss viel angegangen werden, ne? Habe ich so den Eindruck. Dich hat's erwischt mit der Erkrankung. Du bist denn, hast du das Gefühl, dass du bei dem Arzt oder den Ärztin, wo du bist, dass du da fühlst du dich ja gut aufgehoben? Ja, das sind meistens nur 10 Minuten Gespräche und dann geht's meistens auch nur darum, was für Medikamente ich kriege. Ja. Und dann wird das verschrieben und großartig reden. Vielleicht sage ich mal 2, 3 Sätze oder 4 Sätze oder so. Und dann kommt da ja auch nichts bei rum, weil ich kriege halt nur Medikamente verschrieben. Und ich muss sagen, auf jeden Fall geht's mir besser durch die Medikamente, aber direkt wie vorher. Vor den 4 Jahren geht's mir eigentlich so nicht. Du warst aber in dieser Zeit noch nie in einer Klinik. Nee, das nicht. Ich war einmal in der Hautklinik wegen meiner Schuppenflechte. Deswegen habe ich auch schon mal angerufen. Mhm. Und zurzeit, so ansonsten war ich nie in der Klinik. Mhm. Denn das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung, dass du mal für eine Weile in eine psychosomatische Klinik gehst. Also stationär meinen Sie? Genau. Oder genau. Du, ja. Ja, genau. Das ist in der Regel eine gute Sache, weil man da kümmern die Leute sich jeden Tag um dich. Da wird auch jeden Tag mit dir gesprochen und man schaut auf dich. Und vielleicht wäre das eine gute Grundlage dann, um danach richtig ins Leben reinzugehen. Ich wundere mich auch, dass das noch niemand dir vorgeschlagen hat. Eigentlich so. Der Arzt hat mir das ja auch vorgeschlagen, aber ich dachte mir so, dass sowas habe ich nicht nötig und so halt, ne? Christian, du hast nichts zu verlieren dabei. So musst du es sehen. Es gibt so gute, du musst nicht denken, dass das irgendwelche Klapsen sind oder so. Das ist ja das große Vorurteil, genau, zum Beispiel. Genau, das überhaupt nicht. Es gibt so gute psychosomatische Kliniken, wo den Leuten wirklich gut geholfen wird. Also ich würde das von meinem, jetzt vom laienhaften Standpunkt aus, nach dem, was du erzählt hast, würde ich das vorschlagen. Meinst du das echt, dass ich dann wirklich mal, ich weiß ja nicht, wie lange dauert denn sowas normalerweise? Aber ich will mal ein bisschen vorsichtig sein, ich möchte da, dass meine Fachfrau dir das genauer erklärt, meine Psychologin, die Sabine. Ja. Die wird dich erstmal zurückrufen, Christian, du kennst das ja, wie wir das hier machen. Mhm. Dann hast du wirklich eine professionelle Meinung und kannst dir diese Option ganz einfach auch mal überlegen. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn ich dann einen Rückruf bekomme oder so. Ganz genau. Und kann dann, ja nicht schaden, sag ich mal. Genau. Versuch alles, was möglich ist. Du kannst es ja immer abbrechen, wenn du keinen Bock mehr hast. Aber versuch alles. Du bist jung, du hast Pläne, du hast Hoffnungen, Sehnsüchte. Versuch es einfach zu machen. Und wie gesagt, du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen, wenn du aktiv bist. Danke für deinen Ratschlag. Sehr gerne, Christian. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von Sabine zurückgerufen. Alles klar. Schönen Abend noch. Dankeschön. Ne? Alles Gute, Christian. Auch so. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, was sehe ich? Ich sehe auf unserem Monitor den Vorspann im WDR Fernsehen und in wenigen Sekunden sind wir auch im Fernsehen. Und dann kann ich gleich die Leute begrüßen. Hallo, ihr lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Sind wir ein bisschen früher, als ich gestern angekündigt habe, aber lieber zu früh als zu spät. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr gewartet habt. Freie Themennacht, heute wie immer am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Christian, noch ein Christian, 27. Hi, Domian. Hallo Christian, guten Morgen. Hallo Domian, morgen. So, über was reden wir beide? Wir reden über meine Spielsucht. Du bist spielsüchtig? Ja. Wie lange schon? 4 Jahre. 10 Jahre schon. Vier, Entschuldigung, ich habe es falsch verstanden. 4 Jahre, seit 2009. Wie viel Schulden? Jetzt aktuell 1700. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie du so lebst mit der Spielsucht. Ja, ziemlich schlecht. Das ist jeden Tag das Gleiche. Wenn ich schlechte Laune kriege oder mich jemand bedrückt oder so, dann renne ich zum Automaten, lenke mich erstmal damit ab, funktioniert dann soweit, bis ich dann fertig bin, dann habe ich ja verloren, wie das eigentlich immer so ist. Mhm. Und dann habe ich noch mehr Probleme mit dem Bewusstsein, dass ich dann ja das Geld, was ich eigentlich woanders für brauche, auch da drin habe. Ist verballert. Dann gehe ich da am nächsten Tag wieder hin und dann hoffst du, dass du dann was kriegst und das geht eigentlich jeden Tag so. Ja, immer an Automaten. In irgendwelchen Kneipen oder in Spielhallen? Ja, in diesen privaten Spielhallen. Was machst du beruflich? Ja. Ich wollte jetzt am 1. Oktober eine Ausbildung zum EU-Kraftfahrer machen, wo das funktioniert. Ja, und was hast du bisher gemacht? Ich hatte meine Ausbildung als Autolackierer angefangen. Mhm. Die habe ich dann abgebrochen. Warum? Wegen Erziehungsurlaub. Weil meine Freundin nur noch 2 Monate Ausbildung hatte und ich gerade erst angefangen bin, habe ich gesagt, dann machst du die mal zu Ende, dann mache ich jetzt Jungsurlaub. Verstehe. Das heißt, da gibt es eine Freundin in deinem Leben, eine feste Beziehung? Die gab es. Gab es. Und ja, die hat mich dann verlassen. Die hat dich verlassen. Und ja. Ihr habt ein gemeinsames Kind? Wir haben ein gemeinsames Kind. Ich habe noch ein Kind und das wohnt jetzt bei mir und die Freundin auch. Ach so. Die weiß auch von der Spielsucht. Ja, also 2 Kinder? Mhm. Und im Moment wohnst du mit deiner Frau zusammen und mit dem Kind. Genau. Wie finanziert ihr euer Leben im Moment, deine neue kleine Familie? Ja, im Moment kriegen wir das vom Amt, sag ich mal so. So ist es auch. Und deswegen wollte ich jetzt auch die Ausbildung machen, weil ich möchte hier nicht länger vom Amt leben. Weil das funktioniert von vorne bis hinten. Das heißt, ihr kriegt oder du kriegst Geld vom Amt und verzockst das dann in der Spielhalle? Ja, nicht ganz. Also das, wenn man, also ich kaufe es fürs Kind ein, weil das muss auf jeden Fall verseucht sein. Mhm. Ist es dann auch. Und wenn man dann noch 100 Euro über hat von den 300, die man kriegt, also wir kriegen 300 Euro knapp. Und von den 300 Euro müsst ihr 3 leben? Ja, wir kriegen Erziehungsgeld, Das ist aber nur ein Jahr lang. Ja. Aber da muss man dann Kleider kaufen, alles. Ja. Dann also da zucke ich schon zusammen, wenn du sagst, wenn da 100 Euro übrig bleiben. Eigentlich bleiben da keine 100 Euro übrig, wenn man so wenig Geld bekommt. Ja, die bleiben dann nicht übrig, genau. Nee, die nimmst aber du dir quasi. Die Freiheit nimmst du dir dann. Dann quasi. Was sagt denn deine Freundin dazu? Die muss das doch sauer machen, wütend. Ja, bis jetzt hat sie es geduldet, aber so langsam nicht mehr. Ich würde einen absoluten Terror machen, wenn ich deine Freundin wäre. Ich würde wahrscheinlich auch absoluten Terror machen, wenn ich meine Freundin wäre. Ja, ja, das glaube ich allerdings auch. Ja. Wie lange bist du mit dieser Frau jetzt zusammen? Ein Jahr. Mhm. Kennen uns 3 Jahre und ein Jahr. Und seit wann weiß sie das, dass du so tickst? Ja, das wissen tut die das schon die ganzen 3 Jahre. Allerdings war die in den ganzen 3 Jahren, war die halt nicht jeden Tag bei mir. Das ist halt erst so circa ein Jahr. Halt mal das Telefon irgendwie anders. Das war ganz schwer zu verstehen. Ja, so ist besser. Mhm. Ja. Okay. Und also die weiß ja schon die ganze Zeit, hast du gerade gesagt. Ja, die weiß aber nicht, dass ich da jeden Tag sitze oder jeden zweiten Tag, manchmal auch nur jeden dritten, sondern für sie war das, ich gehe da mal hin. Also, die Dramatik wusste sie am Anfang nicht. Ist die Dramatik ihr jetzt aktuell, heute, bewusst? Ist mir bewusst, die Dramatik, ja. Nee, ihr bewusst ist. Ja, ach so. Ja, ihr ist die bewusst, ja. Du hast du gerade gesagt, dass du ungefähr 1700 Euro Schulden hast. Wo hast du die Schulden? Wo habe ich die Schulden? Meine Handyrechnung konnte ich nicht bezahlen. Mhm. Die hat ja, das war ein Vertrag mit 80, die sind immer höher gegangen bei Routu, da war 80 Euro im Monat nur Grundgebühr. Mhm. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr bezahlen. Die haben den Vertrag aber nicht kulanterweise storniert oder gegen eine Sofortzahlung. So, und das wird immer mehr. Mhm. Also das waren 400 Euro, jetzt sind wir bei 1500 Euro. So, dann denkst du, das muss weg. Dann gehst du wieder in die Spielhalle, ist wieder 100 Euro weg. Mhm. Dann hast du 1600 Euro quasi, weil du willst die 100 wieder haben. Weißt du deine Freundin von diesen Schulden? Ja. Also sind die Hauptschulden sind Handyschulden? Oder wie? Ja, Handyschulden, dann muss ich noch 4 Reifen bezahlen. Mhm. Dann bei meiner Mutter natürlich Schulden. Mhm. Dann sage ich, Mama, kannst du mal 20 Euro geben, brauchen wir Zündkerzen. Und bevor ich die Zündkerzen, die brauche ich dann auch wirklich, aber irgendwie bin ich dann in den falschen Laden gelandet. Ja, dann bin ich wieder in der Spielhalle gelandet, anstatt in den Laden, wo es Zündkerzen gibt. Mhm. Und dann habe ich anschließend weder die Zündkerzen noch irgendwas gewonnen. Und jetzt dann wieder genau da, wo ich vorher auch wieder bin. Also eine fatale Situation. Ja. Eine fatale Situation. Ja. Ja? Und? Was reingekommen bin ich durch in der Sache, dadurch, dass meine Freundin hat mich verlassen damals. Mhm. Ja, war dann meine erste große Liebe, dann war ich am Computer gegangen. Und dann saß da hinten, waren 2 Spielautomaten, die kannte ich schon 3 Jahre, haben mich nicht interessiert. Und irgendwann habe ich da einfach nur 2 Euro reingeschmissen auf 5 Cent. Mhm. Und habe da die ganze Zeit nur was rausgeholt. Es ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Nee, keine Entschuldigung. Ist klar. Nur wie ich da hingekommen bin. Ich verstehe. Okay. Das heißt, Christian, es muss ganz schnell richtig was passieren. Du bist ja nicht nur verantwortlich für dein eigenes Leben, was schon gewichtig genug ist, sondern du bist verantwortlich für deine Freundin, für dein Kind, was bei dir jetzt in der Beziehung lebt, und du bist auch verantwortlich für das andere Kind. Da kannst du ja gar nichts zahlen und das Kind kannst du ja gar nicht unterstützen. Momentan nicht, ne? Ja. Wie alt ist das andere Kind? Das 4. 4. Bist natürlich kein doller vorbildlicher Vater. Nö, ist es nicht, ne? Ja. Musst du dir so klar vor Augen halten. Im Moment bist du wirklich. Ja, das ist auch richtig. Ne? Ist mir auch vor Augen. Also musst du dir wirklich sagen, dass im Moment fällst du dich wirklich wie der absolute Loser. Du schnorrst dich so durch. Du gehst deiner Sucht nach. Was hast du schon gegen die Sucht unternommen? Ich bin jetzt zum Psychologen gegangen, Käse. Du bist zu einem Psychologen gegangen? Genau. Ja. Und? Ich habe denen das dann geschildert. Mhm. Per Telefon, da habe ich einen Termin gekriegt. Mhm. Dann habe ich denen das erzählt. Dann sollte ich auf die Warteliste kommen. Mhm. In der Warteliste wäre dann so um 1 Jahr, 1,5 Jahre. Pff, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das ist aber normal, hat sie mir gesagt. Ich habe noch bei jemand anders angerufen. Wieder so um den Dreh. Andere haben direkt abgewiesen. Okay. Dann war ich in die Dann war ich zur Klinik gefahren. Ja. Die haben gesagt, ist hier nicht, dann haben die mir Medikamente gegeben, die die Stimmung aufhellen sollen, aber das hat das Problem ja nicht behoben. Ach, wie absurd. Ja, klar, verstehe. Ja, dann habe ich zwar bessere Laune und gehe dann vielleicht nur noch 2-mal die Woche anstatt 4-mal. Mhm. Aber das Problem ist ja immer noch da. Ich verstehe. So, ich halte mal fest. Du hängst ziemlich in der Scheiße drin, aber du bemühst dich auch, dir ist bewusst, dass das so ist, und du bemühst dich auch, dass sich das verändert. Du hast ja schon viel unternommen, das rechne ich dir hoch an. Und du hast jetzt hier auch nochmal angerufen, wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass wir dir vielleicht irgendwie noch einen Tipp geben können, dass man dir schneller hilft. Ja, und um mal dazu zu stehen, weil jetzt spreche ich da in der Öffentlichkeit drüber, und dann ist ja für mich kein Geheimnis mehr. Ja. Genau. Außer deiner Freundin, wer weiß das noch? Meine Mutter weiß, meine Oma weiß, aber die sehen das so von, ich habe Langeweile, dann gehe ich mal für 5 Euro dahin, und dann ist es gut. Mhm. Die wissen dann nicht, dass da auch schon mal, also letztens habe ich mal 6.000 Euro gewonnen, da habe ich schon Schulden vom Bezahl trägt. Dann sind die 1700 Euro oder 1600 Euro, die sind jetzt noch über. Also, ich habe das schon bezahlt. Das ist ja eigentlich eine geniale Chance. Du hast die Schulden schon enorm reduziert durch diesen Gewinn. Jetzt Schluss zu machen und den Rest, der ist ja dann auch noch überschaubar. Es sind keine 17.000 Euro, die du abzahlen musst, sondern 1700 Euro. Ist zwar in deiner Situation auch viel Geld, mir ist schon klar, aber es ist ein überschaubarer Betrag und eine ganze Menge ist schon weg. Ist also jetzt eigentlich ein genialer Zeitpunkt, den Cut zu machen. Ja, das Problem ist auch, ja? Durch diese Spielsucht verliert man auch diesen Geldwert. Dann sind 100 Euro nicht mehr 100 Euro, dann sind das nur 100 Punkte und also man hat das ist alles nicht mehr so, wie es sein soll. Ich weiß, Klassiker, wie Menschen, die spielsüchtig sind, mit Geld umgehen, das Geld wertschätzen oder nicht mehr wertschätzen. Also ja. Christian, da ist viel in Gange bei dir. Das finde ich gut. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir dir noch eine schnelle Adresse vermitteln können. Also schnelle Adresse in dem Sinne, wo du gezielt sofort hingehen kannst und wo man sich dann auch wirklich um dich kümmert, damit du da rauskommst, damit du die erste Hilfe bekommst. Ja, also ich will auf jeden Fall raus. Ja, ich merke das. Ich krieg das nur alleine nicht hin. Ja, ja. Also ich krieg's nicht hin. Ja, ich sehe schon. Du hast einen Willen. Das ist gut. Das finde ich immer super, wenn Leute einen Willen haben und nicht tausendmal sagen, ja, aber ich kann nicht und ja, aber dies geht nicht und so. Du willst. Und das ist eine gute Voraussetzung. Ja, ich kann schon. Ich brauche nur Hilfe. Genau. Gut, Christian. Jetzt werden wir uns mal schlau machen und die Sabine ruft dich gleich wieder an. Und ich bin guter Dinge, wenn du das jetzt beschlossen hast für dich, dass du das auch schaffen wirst und dann wirst du irgendwann deine Lehre machen und auch in ein ordentliches Leben reinkommen. Das war mein Ziel, ja. Ja, ich wünsche es dir von Herzen. Danke. Jetzt legst du bitte auf und Sabine meldet sich gleich bei dir. Okay? Mache ich. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Ich möchte euch kurz mal auf dem Laufenden halten in Sachen aktuelle Nachrichten. Ihr habt sicher von dem schlimmen ähnlicher Amoklauf in Österreich gehört, von dem Menschen, ein Wilderer, der mehrere Polizisten erschossen hat und ich glaube auch einen Sanitäter und der sich heute Abend eingeschanzt hatte in ein Haus, schwerst bewaffnet und niemand wusste, was nun los ist. Die Polizei in Österreich hat wohl dieses Haus gestürmt und man hat die Leiche des Täters gefunden. Also offensichtlich hat er sich selbst gerichtet. Wir machen weiter mit unserer Sendung und hier ist die Sabine. Sabine ist 34. Guten Morgen, Sabine. Hallo. Hallo, Sabine. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich psychisch irgendwie am Boden bin, nicht mehr vor und nicht mehr zurück weiß, weil mein Leben im Moment ziemlich kompliziert verläuft. Du klingst ja wie so ein bisschen nach Österreich. Rufst du aus Österreich an? Ja. Ja. Soll ich Hochdeutsch reden? Ja, wenn's dir nicht so schwer fällt, ein bisschen vielleicht. Wir mögen das Österreichische alle sehr gerne, aber es ist ein bisschen anstrengend, das dann zu verstehen. Also wenn du es kannst, ein bisschen Hochdeutsch reden. Also du hast gerade gesagt, dir geht es psychisch nicht gut, weil dein Leben kompliziert ist. So in etwa hast du es gesagt. Richtig. Das Problem ist, dass ein Gerichtsprozess läuft. Ein Gerichtsprozess läuft? Ja, Strafprozess. Was? Warum? Jetzt seit 6 Jahren, weil eine Anzeige gegen meinen Vater erstattet worden ist, der aber nicht von mir, sondern Familienmitglied, das zufällig draufgekommen ist. Ja. Da läuft seit 6 Jahren läuft ein Prozess. Richtig. Gegen deinen Vater. Richtig, der zu 15 Jahren Haftstrafe verurteilt worden ist. Aber leider hat mein Vater einen Job Rechtsanwalt. Weswegen ist er zu dieser großen, hohen Strafe verurteilt worden? Weil er mich von 10 bis 17 sexuell missbraucht war, also missbraucht hat. Dich? Richtig, ja. Mich. Vom 10. bis 17. Lebensjahr? Ja, da gibt es vom Gericht gibt es eine Hochrechnung, wie oft dass das passiert ist, weil es regelmäßig passiert ist. Und das waren so, die Hochrechnung geht so an die 1000-mal Vergewaltigung. 1000-mal? Mit vierten, ja richtig. Also die Zahl mag ich eigentlich nicht hören, weil ich verdränge das immer und ich schaue, dass ich mir das nicht vor Augen halte. Aber das ist dann relativ schwierig, weil man hat das dann doch immer irgendwie im Hinterkopf. Ich versuche ein normales Leben zu führen, aber ich tue mir einfach total schwer, weil ich kann Menschen nicht mehr vertrauen. Und habe seit heuer eine Sozialphobie entwickelt. Ich gehe raus, wenn ich einkaufen muss, aber ansonsten schaue ich, dass ich mich verschanze, mit niemandem was zu tun habe. Man hat mit Freunden gebrochen, weil die Kontakte, irgendwie geht es nicht mehr. Sabine, ich möchte dich noch was zu dem Täter fragen und zu der schlimmen Zeit. Lass uns mal eine Vereinbarung treffen. Wenn dir das unangenehm ist, das zu beantworten, dann sag sofort, ich möchte das nicht beantworten und ich lasse dich sofort in Ruhe. Weil ich erahne, dass es vielleicht schlimm ist für dich, dann nochmal in die Zeit reinzugehen, weil du gerade schon sagtest, du möchtest gar nicht diese Zahl so aussprechen, die du gerade genannt hast. Ich frage diese dich. Diese Zahl war mir selber nie bewusst. Ich sie im Gerichtsprotokoll gelesen habe. Ich habe beim Gericht, also bei der Gerichtsverhandlung persönlich nicht mehr dabei sein müssen, weil ich ja vorher ganz oft einvernommen worden bin. Und es gibt Glaubwürdigkeitsgutachten, psychiatrische Gutachten, dass ich keine Persönlichkeitsstörung habe und so weiter und so fort. Gerichtsmedizinische Gutachten, weil er mir körperlich, er hat mir halt gefügig gemacht, damit ich Ruhe halt und still halt und leise bin. Also er hat dir körperliche Gewalt auch angetan? Ich habe ganz viele Narben. Er hat mich verbrannt, er hat mich geschnitten bis zum Knochen und so Sachen. Kannst du dich an diese Vergewaltigungen überhaupt noch erinnern oder hat das Gehirn das weggedrängt, weil das so schlimm war? Aufgrund des Prozesses kann ich mich an mehr und mehr immer wieder erinnern. Ich habe viele Jahre ein glückliches Leben geführt. Ich war verheiratet, wir waren ganz glücklich. Bis der Prozess angefangen hat und mein Ex-Mann gesagt hat, ich kann es so nicht ertragen. Ich habe mit sowas noch nie im Leben zu tun gehabt. Er war überfordert, weil die Kriminalpolizei ein- und ausgegangen ist. Ich ganz oft aussagen habe müssen. Er dann natürlich auch, weil er mit mir verheiratet war. Lass mich mal fragen, also der Mann hat geahnt, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Das hat er immer gewusst, ja. Dieser, dein Vater, das ist dein Vater, aber wir nennen ihn mal bitte Erzeuger. Ja, also meine Psychotherapeutin sagt immer Täter, aber ich tue mir mit dem Wort auch schwer. Täter. Also meine Psychotherapeutin immer mit dem Wort tue ich mir auch schwer. Wie nennst du ihn? Ich sage immer einfach nur er. Er, gut, dann sage ich das auch. Er hat in diesen ganzen Jahren dich im wirklichen Sinne vergewaltigt. Plus minus 1000. Ja, das war so die Zahl auf die Richter, Gutachter, Psychiater, Psychologen, Kriminalpolizei gekommen sind aufgrund meiner Aussagen und die haben das dann einfach hochgerechnet. Das fing an mit 10 und endete mit 17. Irgendwann warst du eine Jugendliche und eine junge Frau. Hat er das immer mit Kondomen gemacht? Nein, ich war schwanger. Du warst schwanger? Mit 14. Und er hat dafür gesorgt, dass er mich zu einem Arzt bringt, der das wegmacht, dieses Baby damals. Und das ist dann auch weggemacht worden? Das ist weggemacht worden und dann, also ich habe keine Narkose bekommen und kein Schmerzmittel, gar nichts. Wo war in all der Zeit und bei all dem Unglück deine Mutter? Meine Mutter war schwer krank, todkrank auf der Onkologie und hat davon nichts mitbekommen. deswegen hat er sich mitgenommen. Verstehe. Weil meine Mutter nicht verfügbar war. Warst du oder bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Wie kam es, dass mit 17 dann das Martyrium für dich zu Ende war? Meine Mutter ist gestorben und ich bin dann einfach weggelaufen. Ich bin geflüchtet. Ja. War, kannst du dir erklären? Nach dem Tod hat mich in meinem Elternhaus nichts mehr gehalten und ich bin weggelaufen und geflüchtet. Gab es den Impuls, früher auch schon wegzulaufen, vielleicht mit 15 oder 16? Nein, den gab es nie. Ich habe das alles über mich ergehen lassen, weil ich mir meiner Mama so verpflichtet gegenüber gefühlt habe und weil ich versprochen habe, dass ich sie bis zum Tod begleite und bevor sie stirbt, dass wir sie nach Hause nehmen und daheim betreuen und sie zu Hause sterben darf. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, dass er dich auch neben der Vergewaltigung, die ja schon ohnehin ein schwerer Gewaltakt ist, den man einem Menschen antut, dich auch körperlich misshandelt und schwer verletzt hat. Was hat er ganz genau gemacht? Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt. Er hat auf meiner Haut Verbrennungen zugefügt. Das hat er gemacht, wenn ich mich gewehrt habe und wenn ihr nicht in mir spüren wollt und wenn ihr den Sex nicht zulassen wollt. Er hat mich angebunden und er hat mit dem Wenn du es nicht erzählen magst, dann lassen wir das. Mit Rasierklingen einfach geschnitten. Ich verstehe schon, dass das ganz schlimm war und dass das grauenhaft ist. Wahrscheinlich ist auch nochmal für dich so zu wiederholen. Naja, ich muss das immer wieder machen, weil ich muss das ja bei der Grippe immer wieder machen. Ja. Gericht immer wieder machen. Weißt du, was im ich Prinzip mir sollte ich es endlich einmal gewohnt sein, darüber zu sprechen, aber es ist irgendwie nicht so der Fall. Es geht ganz schwer. Weißt du, was ich mir als schleppend, das weiß ich. Ja, was ich mir gar nicht vorstellen kann, wenn man in so einer furchtbaren, ausweglosen Situation ist und der kommt dann wieder in dein Zimmer oder wo immer das dann auch passiert ist. Währenddessen, was denkt man dann? Was hast du währenddessen immer gedacht? Wenn es Finsterborn ist, habe ich nicht geschlafen, sondern ich habe im Grunde nur mehr drauf gewartet, bis er kommt, bis es vorbei ist, bis ich schlafen gehen darf und bis ich am nächsten Tag in der Schule bin. Weil in der Schule, das war die positive Zeit des Tages, habe ich mein Rufräum gehabt, da habe ich nicht gesehen, da habe ich nicht gehört, da war ich weit weg von ihm. Und du hast es dann, wenn es dann soweit war, über dich ergehen lassen, in der Hoffnung, dass es bald vorbei ist? Naja, es hat schleichend angefangen, weil mit dem war ich körperlich nicht so weit, dass das mit dem Eindringen nicht geklappt hat er hat andere Wege gefunden, die ersten ein, zwei Jahre, bis er irgendwann dann in mir war und das hat immer alles halt später und dann hat er eben mitgekriegt, dass ich schwanger bin und hat geschaut, dass das Kind weggemacht wird. Ja, damit der Familie ja nichts auffällt und damit alle Leichen im Keller verschwinden und nach außen hin wir so die brave, glückliche Familie sind. Was genau hat er dir angedroht, wenn du irgendetwas sagen würdest? Er hat mir damit gefügig gemacht, wenn ich den Mund aufmache, also als zehnjähriges Kind war ich sehr manipulativ. Ich habe ihm das alles geglaubt, was er mir erzählt hat. Er hat mir die Schuld dafür gegeben, dass meine Mama Krebs gekriegt hat. Er hat gesagt, das hat er wegen mir, weil ich so ein schlimmes Kind bin. Ich war ein schlimmes Kind, ich kenne Kinder und ich war wirklich ein schlimmes Kind. Ich war in der Schule immer gut. Ich habe viele Instrumente gespielt, war eher der Perfektionist, hat daheim mitgeholfen und wir haben viel gearbeitet. Hat er dir eine Todesdrohung gesagt, dass wenn du was sagst? Nee, nicht, aber er hat gesagt, wenn ich was sage, dann bringe ich damit meine Mutter um, weil die wird das nicht überleben. Verstehe. Sabine. Und es war so diese Co-Abhängigkeit, dass ich dann irgendwann einmal mit 15 einen Suizidversuch gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, bevor ich meine Mama umbringe, bringe ich lieber selber um. Jetzt gab es, das hast du gerade gesagt, der hat gute Anwälte. Wo ist er im Moment? Er ist im Gefängnis. Na, eben nicht. Er ist gerade wieder aus dem Gefängnis rausgekommen. Weil ein Prozess neu aufgerollt wird oder wie? Weil der Richter einen Fehler gemacht hat. Das oberste Gerichtshof das als Verfahrensfehler deklariert hat und jetzt stehen wir bei plus minus null. Das heißt, es muss und alles das Ganze neu. Wiederholt, das Ganze wird jetzt wieder wiederholt. Wie lange hat er denn im Gefängnis gesessen? 8 Tage. Nach 8 Tagen hat ihn sein Rechtsanwalt aber weil mit du, was für Mitteln auch immer wieder herausbekommen. Weil du vorhin gesagt hast, der Prozess läuft 6 Jahre schon. Ja, und er hat 15 Jahre Haftstrafe schon bekommen. Aber Verfahrensfehler nicht passiert, dann wären die 15 Jahre Haftstrafe ja rechtskräftig. Aber durch den Verfahrensfehler ist der ganze Prozess nicht rechtskräftig. Und dadurch ist er jetzt auf freien Fuß. Unfassbar, was für ein Skandal. Er braucht nur einmal die Woche bei der Polizei melden. Was für ein Skandal. Und darf sein Leben leben und... Wie verhält er sich denn vor Gericht? Was sagt er zu den Vorwürfen? Vor Gericht, ich darf und bin nie direkt und selbst im Gerichtssaal bei den Hauptverhandlungen, weil es hat eine kontradiktorische Einvernahme gegeben für mich, damit ich nie mit ihm in dem gleichen Raum sein muss. Ja. Darf ich ja gar nicht, weil er ja versucht hat, mehrmals mich umzubringen, nachdem das aufgekommen ist, weil er eigentlich den Mund halten muss und schweigen muss. Aber du hast erfahren sicher, was er sagt vor Gericht. Das habe ich erfahren. Meine Rechtsanwältin hat gesagt, er hat immer die Aussage verweigert. Das Recht, das hat sie mir erklärt. Was für ein Drama. Er hat immer auf den Boden geschaut und er hat nie zu irgendjemandem Blickkontakt. Er hat einfach immer nur stundenlang auf den Boden geschaut. Was empfindest du für dieses Wesen? Ehrlich? Bitte, ganz ehrlich. Ich habe keine Gefühle. Ich habe keine Liebe in mir. Ich habe keinen Hass in mir. Da ist gar nichts mehr irgendwie. Es ist so leer. Aber ich empfinde für mich selber auch schon nicht mehr viel, weil ich denke mir oft, was will ich auf dieser Welt? Du empfindest für dich auch nicht mehr viel, sagst du? Na, das Einzige, was mir noch wichtig ist, ist meine Katze. Bist du im Moment, wie lebst du im Moment? Lebst du alleine im Moment? Ja. Ja. Und mit deiner Katze zusammen. Richtig. Wäre das für dich zumindest eine Genugtuung, wenn er 15 Jahre ins Gefängnis kommt? Das wäre so toll und so schön gewesen. Und der Traum ist dann dieser Seifenblase zerplatzt, wie die Rechtsanwältin anruft und mir erklärt, dass ein Verfahrensfehler vorhanden ist. Dass das nach Wien weitergeleitet worden ist und dass der oberste Gerichtshof entschieden hat, das alles muss nur einmal gemacht und werden. Und das geht wieder von vorne los. Sabine, ich bin jetzt in einer misslichen Lage. Wir beide haben uns ja schon für unsere Verhältnisse, also für die Verhältnisse dieser Sendung sehr lange unterhalten. Aber natürlich werde ich dir und deinem Fall und deinen Gefühlen überhaupt nicht gerecht mit ein paar läppischen 10, 15 Minuten. Deswegen möchte ich dir sehr herzlich anbieten, dass wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen können und wir im Hintergrund weitersprechen. Ich finde das total mutig von dir und stark auch, dass du hier gesprochen hast. Das ist ja nun eine große Öffentlichkeit. Ich möchte einfach, es ist ganz wichtig, dass sie die Gesetze ändern und wegen einem Verfahrensfehler, den ein Richter macht, die Leidtragende und die Schuldige bin ja dann doch wieder ich. Ich muss das aushalten und dem Richter ist das total egal. Und es darf nicht passieren und es muss sich gesetzlich ganz viel ändern, weil ich bin ja nicht das einzige Opfer, dem sowas passiert. Da gibt es so viele Frauen, die wegen sowas leiden und dann sitzt der Richter, der inkompetent handelt und einfach nur vergisst, Zahlen vorzulesen und nur weil es um Zahlen geht. Das ist wirklich ein Skandal. Ich hoffe, dass die österreichische Presse das auch aufgreift. Oder darf sie nicht, weil sie das alles noch nicht rechtskräftig ist. Solange darf sie nicht. Ich habe mit der Presse probiert oder mit den Medien probiert, Kontakt aufzunehmen. Aber keiner traut sich drüber, weil das einfach nicht rechtskräftig ist. Okay, dann war das hier der erste Auftritt von dir in der Öffentlichkeit, wenn auch in Deutschland. Und du hast deine Sicht der Dinge mal geäußert. Ich wünsche dir von so tiefem Herzen, Sabine, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Zuversicht und dass man dir ein wenig wieder ins Leben hilft, dass du auch einen Lebenssinn wiederfindest und dass du ein wenig Freude an deinem Leben wieder kriegst. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass dieses Schwein, das ist noch zu freundlich ausgedrückt, dass er die Das darf ja nicht, weil zusätzlich noch ein Fehler passiert ist, weil der Staatsanwalt vergessen hat, ich aber neue Identität kriegt, damit er mich nicht findet, weil er mich sucht und weil er mich erledigen will, damit der Prozess, damit er einfach gut aussteigt. Unfassbar. Aber der Staatsanwalt hat vergessen, den alten Namen hineinzuschreiben und hat die neue Identität hineingeschrieben und das hat er jetzt und momentan stehe ich halt wieder in Gefahr. Also er kann, wenn er will, wird er mich. Unglaublich, unglaublich. Also da werden wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen um dich kümmern und vielleicht können wir sogar von Deutschland aus dir noch ein paar gute Ratschläge und ein paar Tipps geben. Liebe Sabine, dann möchte ich mich jetzt hier vom Sender von dir verabschieden. Ich finde sehr gut, dass du angerufen hast und ich bitte dich aufzulegen. So ist das Prozedere bei uns und dann wirst du in ein paar Minuten, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, wirst du von einer sehr netten Mitarbeiterin von mir, von Sabine, zurückgerufen und alles Weitere dann im Hintergrund, ja? Danke. Alles, alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ebenfalls euch, ja. Dankeschön. Tschüss. Papa. Unfassbar. Unfassbar. Da ist man wirklich absolut fassungslos, wenn man so etwas hört. Es fehlen einem die Worte, das zu kommentieren. Da ist dieser Täter auf freiem Fuß und diese junge Frau, die Sabine, deren Leben komplett zerstört wurde. Muss die ganze Tortur nochmal machen, muss in Angst jetzt leben. Also ich bin fassungslos. Und ich hoffe nur, dass in Österreich da großer Wind entsteht, wenn das jetzt in den Medien dann auch besprochen werden darf. Also wir haben ja nur auch, das weiß ich, gerade in Wien auch viele Zuschauer und Zuhörer und sicherlich auch einige Journalisten darunter. Also vielleicht kann dieses Gespräch hier in unserer Sendung da etwas anschiebend wirken. Das auf die Justiz, wenn das alles so ist wie Sabine, und ich habe keinen Zweifel daran, dass das so stimmt, wie sie es gerade geschildert hat, dass da ein Druck ausgeübt wird und dass zumindest ein Funken der Gerechtigkeit entsteht und dass der jungen Frau geholfen wird. So, meine Lieben, wir haben 1.42 Uhr und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema sagen, das wir morgen haben. Morgen haben wir ein schönes Thema, ein interessantes Thema und ich freue mich darauf. Das Thema heißt nämlich, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, ja, die schon sehr, sehr lange einen ganz großen Wunsch hatten und schon gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Aber jetzt oder vor kurzer Zeit, jetzt ist er wahr geworden. Und diese Geschichten möchte ich gerne von euch hören. Also was kann ein großer Wunsch sein? Ein großer Wunsch kann ein Kinderwunsch sein. Vielleicht ein Geldsegen, vielleicht endlich schuldenfrei. Vielleicht auch Gesundheit nach einer äußerst schweren, eigentlich hoffnungslosen Erkrankung. Es kann vielleicht auch eine Liebe sein, an die man schon gar nicht mehr gehofft hat zu glauben, aber nun ist sie eingetreten. Oder es kann natürlich auch ein beruflicher Erfolg sein, auf den man lange gewartet hat. Was auch immer. Also ist euer größter Wunsch wahr geworden? Und was war es ganz genau und was ist da passiert? Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de. Oder ihr ruft morgen vor der Sendung an oder natürlich auch gerne während der Sendung. Also morgen unser Thema, mein größter Wunsch ist wahrgenommen. Wahrgenommen, sage ich immer, zu wahr geworden. Mein größter Wunsch ist wahr geworden. Das ist das Thema morgen. So, jetzt will ich mal die Silvia dran nehmen. Die Silvia ist 31. Guten Morgen, Silvia. Hallo, hallo Silvia. Hallo Domian. Das bist du. Ich bin Silvia, du bist Domian. So. Haben wir das geklärt? Silvia, was geht's? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, nach diesem Mädchen anzurufen, weil mein Anliegen wirklich vergleichsweise Brauchst du nicht. Mir leid. Okay, raus damit. Das ist ja so. Ich muss etwas abgeben. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich muss ein Buch abgeben. Und zwar in schon 4 Wochen. Und ich habe zwar ordentlich recherchiert und auch wirklich gearbeitet, aber ich habe keine Zeile geschrieben. Ach du lieber Gott. Ich liege in meinem Bett morgens viel, viel länger als nötig ist. Und dann stelle ich mir immer vor, ich bin so müde, ich muss viel mehr schlafen. Und ich weiß genau warum, weil ich mich überhaupt gerade nicht aufraffen kann. Du musstest in 4 Wochen abgeben. Ja. Was für ein Buch ist das? Also ich habe das gerade schon mit den Kollegen am Telefon, den wollte ich nicht so genau sagen, weil ich einfach Sorge habe, dass die Leute vom Verlag das hören. Nee, du brauchst mir nur, sag mir die Richtung. So. Ist es ein Roman? Ist es ein Sachbuch? Es ist ein Sachbuch über junge Menschen. Es ist ein Sachbuch über Jugendliche. Und du hast den Vertrag unterschrieben, in 4 Wochen ist Abgabe, Zeit. Ich habe sogar einen Vorschuss kassiert. Und den hast du auch kassiert? Und du hast noch keine Zeile geschrieben? Nicht eine einzige. Und wie lange weißt du schon, dass du den Abgabetermin jetzt in 4 Wochen hast? Ein Jahr. Und warum schreibst du nicht? Naja, ich hatte auch ganz viele andere Sachen zu tun. Das ist ja nicht mein einziger. Also ich viele andere Sachen. Na gut, aber wenn man so ein Ding. Ich dachte immer, es arbeitet so in mir drinne und dass es irgendwann passiert. Hast du denn? Das ist auch immer so eine romantische Vorstellung. Ist es dein erstes Buch? Ja. Ja. Wie viele Seiten sollen es werden ungefähr? Was will der Verlag? 210 Seiten. Boah. Das ist ein Taschenbuch. Aber das ist natürlich auch ein relevanter Teil sind natürlich die Interviews, alle geführt und transkribiert sind. Also du hast schon Vorarbeit geleistet. Ja, ist nicht so, ich habe gar nichts gemacht. Ja. Aber die eigentliche Arbeit habe ich noch nicht gemacht. Und ich weiß, dass 4 Wochen viel zu wenig sind. Jetzt frage ich mich an deiner Stelle. Ich habe nun auch schon einige Bücher veröffentlicht und weiß, was unter welchem Druck man da steht, wenn man einen Abgabetermin hat. Dann möchte ich jetzt einfach von dir wissen, was ich machen muss. Mensch, Silvia, was soll ich dir denn? Es gibt nur einen einzigen Satz, den ich dir sagen kann. Der ist Oll. Nein. Ich will irgendwas anderes sagen. Nein. Wenn du nicht den Satz fang einfach an. Ja, was willst du sonst? Du hast Vorrecherche geleistet. Ich würde jetzt an deiner Stelle, es ist schon psychologisch ein hochinteressantes Phänomen, dass du es jetzt so lange hingeschoben hast, würde ich mir Gedanken drüber machen, warum das so ist. Und aber, die ganze Zeit, die man so schön hätte verbringen können, die ist mir dahin gegangen. Ich verstehe. Ich habe mich jeden einzelnen Tag nicht leiden können. Und ich weiß nicht, ob es in deiner Stadt auch so ist, aber in meiner Stadt gibt es Litfaßsäulen und da steht dran, schreib dein Buch. Ich weiß, es ist nur so eine Werbung. Ja, gibt's ja auch. Sowas. Gibt's ja aber auch. Ich gehe an diesen Litfaßsäulen vorbei und da steht dran, schreib dein Buch. Und ich denke immer, die meinen mich. Ende der Jammerei. Du hast Recherchen. Ja. Du hast Vorbereitungen, du hast dich ins Thema reingearbeitet, du hast Interviews, was auch immer gemacht. Jetzt musst du Folgendes tun, um die Sache zu retten. Und jetzt sag nicht, nein, ich will diesen alten Satz nicht hören. Du musst alles, was du die nächsten 4 Wochen eigentlich tun müsstest, musst du alles wegräumen. Und dann wirst du morgen früh, jetzt gehst du gleich pennen, weil es schon sehr spät in der Nacht ist, und wirst morgen früh um 9 Uhr am Schreibtisch sitzen und jeden Tag 14 Stunden schreiben. Ja. Niemals. Ja, nur so. Niemand schreibt 14 Stunden. Hast du schon mal 14 Stunden geschrieben? Dann wirst du oder kann man sich gar nicht konzentrieren. Dann musst du, versuch es. Vielleicht kannst du dann auch ein oder zwei Wochen raushandeln beim Verlag. Entschuldige, Domian, ich habe deine Bücher nicht gelesen, aber wie lange hast du am Tag geschrieben? Ja, weil ich mir das anders eingeteilt habe, nicht so lange. Ich weiß, dass das für eine Horrorarbeit ist. Hast du denn wenigstens eine Struktur für das Buch schon? Nein. Auch nicht? Nein, ich habe nur die Interviews. Du hast keine Gliederung, kein inneres Verzeichnis dir schon mal überlegt, wie das machen soll. Nichts dergleichen. Das ist ganz schlimm. Und das Schlimmste ist, alle denken, dass ich es kann. Und alle denken auch, ich wäre schon total weit, weil ich das immer so toll verkaufe. Kannst du dich ein bisschen reinfühlen in die Situation? Ich fühle mich da völlig rein, aber ich habe kein Mitleid mit dir, weil du selbst. Wieso nicht? Weil du es völlig vermasselt hast. Warum setzt du dich nicht auf deinen Hintern? Warum hast du dich nicht schon längst auf deinen Hintern gesetzt und hast angefangen? Ja, offenbar gibt es da ja eine psychologische Sperre. Ach ja, komm, jetzt ich bin weder dämlich noch Alkoholiker. Vielleicht bist du faul. Ja. Vielleicht bist du faul. Das ist natürlich ein hartes Stück Brot zu kauen, so ein Ding aus dem Boden zu stampfen. Und da muss man mit äußerster Disziplin rangehen. Das weiß jeder, der ein Examen geschrieben hat, alle möglichen Sachen. Bist du denn sonst noch berufstätig oder was machst du den lieben langen Tag? Was machst du? Naja, also ich helfe hier und da aus. Meiner Mutter in dem Büro helfe ich aus. Also Kleinkram. Also keinen richtigen vollen Job hast du. Nö. Und deswegen ist es ja so eine große und tolle Chance. Ist das denn ein renommierter Verlag, wo du untergekommen bist? Ja. Ja. Wie bist du dann als, das ist ja auch schon sehr, sehr schwierig, wie bist du überhaupt dann an den Vertrag gekommen? Ja, ich habe ganz viel Vorschuss. Am Anfang hatte ich total viel Energie. Ich habe ganz viel Manuskripte verschickt. Fragen die nicht mal ein bisschen nach, wie steht's? Und ja, die fragen nach. Wollen die nicht schon ein bisschen was? Wenn die nachfragen, und wenn die nachfragen, kriegen die sofort 3 blitzsaubere Seiten. Das ist immer kein Problem. Und ich kann es auch fabelhaft verkaufen jederzeit. Also 3 blitzsaubere Seiten, die du dann schreibst für die? Oder ja, was? Ja, die ich dann auch mal in 3 Stunden wunderschön... Das ist nicht das Problem, ich kann das. Also du lebst von Jobs? Ja. Und das die ganze Zeit schon? So und ich bin begabt. Und ich bin begabt und ich könnte das machen, aber ich kann mich nicht aufraffen. Es ist wirklich... Zur Begabung gehört auch Disziplin. Nur Begabung langt nicht aus. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Da muss ich immer an Olli Kahn denken. Oliver Kahn, er war so begabt und diszipliniert. Und deswegen war er die Nummer 1. Ohne Disziplin kannst du die, ja, ohne Disziplin kannst du die schönste Begabung in den Wind schießen. Na, habe ich aber nicht. Ja, dann Hallo? Vergiss es. Ja, dann vergiss es. Dann schminkst dir ab, dass du Autorin wirst, dann zahl das Geld zurück und versuch aus der Nummer rauszukommen. Aber ich dachte wirklich, wenn ich bei dir anrufe, dann ändert das die Sache. Und du sagst irgendwas. Irgendwas Kuscheliges, womit man gut leben kann, ne? Hör mal. Nee, irgendwas Kuscheliges, das mich morgen früh schreiben lässt. Nein, ich trete dir volle Kanne in deinen Hintern. Das ist das Einzige, wenn wir beide uns privat kennen würden. Und du meine Freundin wärst oder eine gute Bekannte, würde ich dir das genauso sagen. Da hilft nur radikale Vorgehensweise. Ich habe null Verständnis für dich. Null. Null, null, null. Du bist eine faule Socke. Du hast eine... Silvia, wirklich. Ich weiß nur, wie schwierig es ist, an einen guten Verlag zu kommen. Und vor allen Dingen, wie schwierig es für einen Nobody an einen Verlag zu kommen. Wenn du diese Chance jetzt vermasselst, kannst du dich dein ganzes Leben lang ärgern. Ja. So, mehr kann ich dir nicht sagen. Okay. Wenn du die vermasselst, dann geschieht es dir recht. Dann, ich hatte mir zwar vorgestellt, du sagst was anderes als meine Mutter, aber okay. Da hat deine Mama wahrscheinlich recht. Was soll ich dir sagen, Mensch? Soll ich sagen, ach du Arme. Du hast eine du hast eine psychische Blockade. Das nehme ich ganz ernst. Ja. Da müssen wir auf die Gründe. Ja. Wahrscheinlich in der Kindheit liegen die Gründe. Alles Quatsch. Interessanterweise hat man ja auch noch nie von einem LKW-Fahrer mit einer Fahrerblockade gehört. Das habe ich immer gedacht. Warum nicht schreiben, wenn man es doch kann? Ich glaube, du hast es doch noch gar nicht richtig ausprobiert. Außerdem Schreibblockade hin oder her. Eine Gliederung kann man ja wirklich mal schaffen. Das ist ja nun nicht so kompliziert. Du lässt dich hängen. Tue ich auch. Ja, Silvia. Deswegen ruf mich an. So, wenn du das in 4-5 Wochen schaffst, bitte nochmal melden. Ich sende dir einfach das fertige Buch, so wie ich dich jetzt hier beschimpft habe, so werde ich dich dann bejubeln, wenn du es geschafft hast. Ist das ein Deal? Zeigst du dann mein Buch? Ja, dann zeige ich auch dein Buch. Das verspreche ich dir. Werbung mache ich dann. Okay. Na gut, dann machen wir das. In diesem Sinne, ich hoffe, ich höre von dir. Dankeschön. Alles Gute. Hau rein. Tschüss. Ciao. Ja, da sind wir aber mal gespannt. Da machen wir ja aber richtig volle Kanne Werbung für das Buch von Silvia. Irgendwas über junge Leute. Ich sage euch nochmal unser Thema morgen, falls es gerade irgendwie untergegangen ist. Mein größter Wunsch ist wahr geworden. Ich möchte mit Leuten sprechen, die einen Riesenwunsch hatten, ein Megading immer so vor Augen hatten. Vielleicht so wie Silvia, die gerne ein Buch schreiben wollen. Und dieser Wunsch ist wahr geworden. Hattet ihr so einen Wunsch, der jetzt wahr geworden ist? Und ihr seid vielleicht ganz glücklich und erzählt mir so ein bisschen über die Durststrecken und vielleicht auch über die Zeit, als ihr schon gar nicht mehr daran geglaubt habt. Ich habe ja in dieser Sendung wirklich auch schon oft mit Leuten gesprochen, die schwerst erkrankt waren, ganz furchtbare Erkrankungen hatten und fast schon gestorben waren oder kurz vor dem Sterben standen und es dann geschafft haben und dann wieder gelebt haben und das Leben genossen haben. Aber es können ja auch andere Sachen sein. Es muss ja keine Krankheit sein. Es können, ich habe es gerade schon erklärt, Geldsegen, Kinder, Liebe, was auch immer. Also mein größter Wunsch ist wahr. Jetzt sage ich nicht wahrgenommen, sondern wahr geworden. Hier ist Gina. Gina ist 26. Guten Morgen. Hallo. Hallo Gina. Um was geht's denn bei dir? Ja, also ich war ein paar Monate alt und hatte eine Schiel-OP und ich hatte weder eine Narkose noch bin ich örtlich betäubt worden. Halt mal den Hörer irgendwie an, dass du klingst so dumpf, so weit weg. Eher besser? So ist schon viel besser, ja. Du bist bei der Operation nicht betäubt worden? Genau. Wie alt warst du da? Ein paar Monate. Und du hattest einen Skiunfall? Das war eine Skil-OP. Ach, eine Skil-OP. Entschuldigung, genau. Ich habe kein Ski verstanden. Wie kann das sein? Das ist ein bisschen absurd gewesen. Und das weißt du noch? Nein, das kannst du nicht wissen. Nee, das haben mir meine Eltern erzählt, weil ich immer wieder davon geträumt habe, von diesen Ereignissen. Mhm. Was ist denn aus dieser Operation geworden? Ja, nichts. Also die Ärztin, die hat daneben gestochen, weil ich mich halt bewegt habe. Und daraus ist dann eine Wucherung entstanden, die ich mehrmals am Tag entleeren muss. Bis heute? Bis heute. Eine Wucherung im Augenbereich? Ja, also es grenzt ans Auge. Man sieht es auch von außen. Und wie entleerst du diese Wucherung? Ich drücke im Prinzip unterhalb am Auge und dann kommt das raus. Also der Rotz, der Eiter. Und da konnte man in all den Jahren, du bist, was habe ich jetzt gesagt, 26, konnte man noch nichts machen operativ? Theoretisch schon, aber ich habe eine Hauterkrankung und wenn man meine Haut verletzt, entsteht wieder so eine Wucherung. Ach so. Also nicht nur, dass diese Ärztin damals dieses kleine Baby ohne Narkose operiert hat, was ja schon schlimm genug ist, sondern ja. Sie hat auch noch einen eklatanten Fehler gemacht. Ja. Und unter diesem Fehler leidest du heute immer noch. Ja. Sehr. Wenn wir uns gegenüber säßen jetzt, könnte ich das gut sehen? Ja. Beschreib's mal, wie das aussieht. Wie ein rötlicher, dickerer Punkt am Rand vom Auge Richtung Nase. Mhm. Kannst du denn richtig sehen? Ja. Das schon. Wie hat sich denn jetzt diese Erkrankung oder wie man das auch nennen mag, so auf dein ganzes Leben ausgewirkt bis heute? Die OP oder die Erkrankung? Sagen wir beides. Die OP eher ist psychisch, hat die schwer angeschlagen, dass jedes Mal in irgendwelchen Angstsituationen ich eine Art Schnappatmung kriege. Weil das Unterbewusstsein, obwohl du noch so klein warst, diese Panik dann registriert hat von damals, als du so klein warst. Ja, also meine Mutter hat mir erzählt, dass ich auf dem Nachhauseweg, nachdem sie mich da aus diesem OP-Saal geholt hat, weil sie mich schreien gehört hat, auf dem Rückweg ich immer wieder aufgestreckt bin und diese Schnappatmung hatte. Mhm. Und ich habe Angst vor jedem Arzt. Und du hast gerade gesagt, also einmal die Nachwirkung der OP und die Nachwirkung dieser Erkrankung. Was ist die Nachwirkung dieser Erkrankung? Ja, es ist eine seltene Hauterkrankung und das heißt, wenn ich nach draußen gehe, muss ich aufpassen, wie ich die Sonne und eigentlich reicht dann Sonnenschutz nicht aus. Ach so. Kleidung scheine ich aber nicht bezahlt zu bekommen, UV-Kleidung. Aber hat mit dieser OP damals nicht direkt etwas zu tun? Ist nicht ganz sicher. Naja, es kann auch sein, dass diese Erkrankung durch die OP ausgelöst worden ist. Nee, das nicht. Die Erkrankung war schon vorher da, also nach der Geburt direkt. Ist das so eine Art Erkrankung, dass du wirklich das Licht meiden musst und meistens so im Dunkeln lebst? So extrem ist es zum Glück nicht. Lebst du denn sehr einsam? Ja. Wie lebst du überhaupt? Ich lebe alleine, beziehungsweise mit meinem Kater. Mit wem? Mit meinem Kater. Mit deinem Kater? Hm. Ja. Hm. Soziale Kontakte habe ich hier überhaupt gar keine. Mhm. Weil das Aussehen ist natürlich dementsprechend dann auch. Also die gesamte Haut, auf der gesamten Haut, abgesehen von dem, was du gerade erzählt hast, wo du es immer rausdrücken musst, auch die ganze Haut sieht krank aus. Weiß ich gar nicht, ob die krank aussieht. Aber an verschiedensten Stellen sind halt Flecken, weil die Haut da eben nicht komplett ausgebildet ist. Verstehe. verstehe. Und dazu kommt dann... Dina, ja, ich muss halt unterbrechen, weil unsere Sendezeit rum ist. Aber keine Sorge, wir werden uns gleich wieder bei dir melden. Du musst bitte nur auflegen und einen Moment warten, dann melden wir uns wieder, okay? Okay. Okay, alles Gute. Bis dann, bis gleich. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da mit einem Thema. Mein größter Wunsch ist wahr geworden. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.